Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Heute ist ja tatsächlich Sonntag, der Sonntag, wo der Podcast überhaupt rauskommt, dass man aufnehmen, wenn wir es einfach vorher nicht geschafft haben. Ist das eine Premiere? Ja, wir verschirmen es einfach. Aber es, ich habe halt einfach wahnsinnig viel zu tun gehabt und du auch. Und deswegen nehmen wir erst jetzt auf. Wir sind beide ziemlich müde und groggy. Und genau, aber heute geht es um ein ganz interessantes, spannendes Thema. Was heißt diskutiert und umkämpft es? Aber bevor wir zu dem kommen, Thomas, was hast du in dieser Woche so, oder besser gesagt in den letzten zwei Wochen, was ist da so abgegangen in deinem Leben? Boah. Kulinarisch. Zwei Wochen. Ich habe vieles gegessen. Ich glaube, ich habe mehrere Kilo Lebensmittel verzehrt. Ja. Was Spezielles fällt mir jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Zumindest das Krustenbrot war extrem lecker. Das, was ich gekauft habe von der Firma, wo ich da die Besprechung gehabt habe. Ich glaube schon, ja. Aber allgemein ist einfach ein Krustenbrot ein alleinige, ein unterschätztes Ding, weil einfach ein gutes Krustenbrot einfach steht für sich alleine. Ja, voll. Ist einfach da, wo ich das Viertel gekauft habe, meinst du, oder? Ja, das ist nicht, früher kennst du das, wenn irgendwer sagt, oh, du hast Schuhe, die sind so groß wie Kindersärge. Ja. Aber wenn du bei dem Brot einen Schnitten abgeschnitten hast, dann hast du gedacht, das ist ein Schuchsohn. Mhm. Weil das so riesig war. Also wie? Ist halt dann ein halbes Kilo, glaube ich, was du gekauft hast. Oder? Ja, ist ein Viertel davon. Ja. So zwei Kilo Leib. Ja, voll. Oh. Ja, so ein Gärkorb, dieses, ich habe immer diese Simperl, wo die ja da drinnen gern. Diese Körbe. Genau, diese Holzkörbe. Nicht das, ne? Simperl. Mhm. Ich habe was gern. Ein Gärkorb. Ja. Aber den habe ich dann wegschmeißen müssen, weil da ist man natürlich, weil ich ja jetzt kein perfekter Bäcker bin und das auch nicht kann, weil es ja zu Recht ein Lehrberuf und Meisterberuf ist, das ist voll schwierig. Den Lob an alle Bäcker. Shoutout to the Bäcker. Die wirklich backen, ja. Und nicht nur irgendwelche fertigen Mischungen zusammenrühren. Dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gerade gesagt? Es ist Sonntag, ich bin so müde. Was? Jetzt können wir ja nachhören. Was habe ich gerade gesagt? Du hast über die Bäcker. Ah ja, genau, das ist simpel, genau. Und da ist man nämlich dann öfters auch mal, natürlich, wenn der Teig zu nass war, ist man der da abbiegt am Holz. Und dann war das natürlich grauslich und dann habe ich das schon mal waschen müssen. Und ja, und dann hat das ganze Zeug zum Schimmeln angefangen. Ja, weil du es nicht gescheit trocknet hast. Naja, wie nicht gescheit trocknet, ist auch außen gestanden. Also. Aber jetzt wahrscheinlich in den Sonnen stehen müssen. Mhm. Oder vielleicht darf man das gar nicht waschen. Ja, außen schaut es aus. Ziemlich ja, das lernt man dann im Lehrberuf des Bäckers. Vielleicht sollte der einfach... Wie man mit dem Sample angeht. Glaubst du, kann man das beim Wifi nachmachen? Ja, sicher. Das Ach. Kannst du beim Wifi machen. Wissen ist für immer. Wir machen da keine Hast Lernen. Das? Hast das Wifi? Übrigens... Hast Wifi Wissen ist für immer? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Das haben sie einen Slogan auf dem Bildungskatalog drauf. Wirklich? Ja. Ich habe ihn noch nie durchgelesen. Ja, da sind wir beim Podcast über Ernährung. Wie viel? Übrigens ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Wir nehmen unsere ganzen bösen Worte gegenüber dem Zucker zurück. Zucker ist gut. Zucker soll man viel genießen. Die Industrie sitzt uns jetzt im Nacken. Wir sind ins mächtigste Hauptquartier von Österreich nach Tulln verschleppt worden. Na. Ja, weiter im Programm. Was ist in deinen zwei Wochen kulinarisch passiert? Eigentlich gerade gar nichts. Also ich weiß auch gar nicht, warum zuletzt so eine Woche war, wo ich eigentlich so wenig gekocht und so wenig die Küche zusammengekramt habe. Okay. Ich glaube, das ist schon Jahre her, dass ich mich so von fertig essen und von schnellen Jausen und nicht kochen und wenig Zeit und so. Ich glaube, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wie das besser nachvollziehen bei Menschen, wo das denen das nicht so wichtig ist, dass sie frisch kochen. Aber ich hoffe, dass das wieder. Praktisch. Ja, ich hoffe, dass kulinarisch bei mir schon wieder bergauf geht, weil ja, das war ein Trauertal, diese Woche. Deswegen komme ich mir auch viel dick vor. Ja, ich glaube, du hast 2-3 Mahlzeiten bei mir erwischt die Woche. Eher ein bisschen fettig gemacht. Ja. Aber heute geht es ja nicht ums Fett. Nein. Heute geht es um. Traust du es sagen? Traust du es überhaupt sagen? Nein, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Deswegen traue ich es mir auch nicht. Es ist immer voll peinlich, wenn es um das Thema geht. Weil ich einfach wirklich. Weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht und dann könnte es peinlich sein. Ja, vielleicht spricht man es so aus. Nein, es geht um Gluten. Und manche Leute sagen ja Gluten und manche sagen ja Gluten. Aber ich bin ja der Meinung, Gluten, also erstens haben wir eben ja informiert vorab. Mhm. Bei der Ausspracheregelung wird aktuell akzeptiert. Meiner Meinung nach ist aber das Gluten ist Englisch und Gluten ist Deutsch. Aber wenn man einfach auf sicher geht, dann nennt man es halt einfach Klebereiweiß. Das passt. Ja. Das ist der nicht triviale Begriff. Ja, und was da mit einhergeht, was mir sofort in den Kopf schießt, ist die Zöliakie. Kennst du das wirklich? Ah ja, stimmt. Du hast eine Klientin einmal gehabt, die hat Zöliakie gehabt, oder? Und sie war Moslem. Dieses auf deinem Weihnachtsmarkt, ich werde nicht erzählen, um was da gegangen ist. Aber das war schon ein epic Fail. Stimmt, du kennst dich mit Zöliakie ganz gut aus. Ja. Mhm. Ich hätte sie einfach nur ein Sauerkraut kaufen müssen. Das wär perfekt gewesen. Ja, und eigentlich am diätologisch gesündesten. Ja, und die sind super geschmeckt. Und auch die Produkte waren super. Voll gut bei einer muslimischen Zöliakie-Klientin. Das ist gut. Das finde ich, das ist immer die Top-Story. Immer wenn es um Zöliakie geht, dann muss ich an die Geschichte denken. Weihnachtsmarkt bist gut aufgekommen. Das nennt man Integration. Wenn du in Österreich ein Semmel vertragst, dann bist du weg, oder wie? Semmel mit Portwürschel, schon das ganze Programm. Ja, anscheinend gibt es nicht mehr in Österreich. So wird es der Kiki durchsetzen. Oh, mir äußern sie in diesem Podcast nicht politisch. Ich glaube, ich finde es halt einfach voll schräg, weil natürlich ist Essen ein großer Teil einer Gesellschaft und einer Kultur, die geprägt wird, aber wenn ich mich jetzt traditionell nur in einem frittierten Fleischlappen festkreue und sage, das ist das, was unsere Gesellschaft aufmacht, das ist doch schon ziemlich traurig. Die Knödel. Ja, genau, die Knödel. Genau. Pürites. Und Salzburger Nockerl. Was, sowas Grausliches. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, Salzburger Nockerl, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe das noch nie verstanden. Erstens einmal, wenn man im Gasthaus ist, muss man das schon bestellen, nur bevor man sich hingesetzt hat, damit das dann irgendwann einmal fertig ist. Dann schaut das auch noch scheiße aus mit diesen drei Berge, die ja da in Salzburg, ich weiß nicht, wie die Berge heißen in Salzburg, aber Anna heißt, weißt du, wie die heißen in Salzburg? Ja. Ich weiß nur, dass Anna, dass man sich da recht gut runterstürzen kann, weil das ist einmal beim Hader-Film vorgekommen. Genau. Beim Brenner-Roman. Aber kann man ja mit dem Thema gut verbinden. Sind die Salzburger Nockerl glutenbelastet? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen Amöls, glaube ich, schon drin. Ich glaube auch. Ja. Da sind die bösen Gluten drin. Ja, aber hast du jetzt Gluten oder Gluten? Schau, weil du sagst Gluten. Das ist schon wieder so ein... Ist auch Gluten. Wirklich? Ja, ist auch Gluten. Nein, es heißt Gluten. Gluten. Gluten. Ja. Gluten? Nein, Glutein ist ja was anderes. Okay. Glaube ich. Ja, aber was ist denn Gluten überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Podcast jetzt mit dir durchstelle, wenn du die ganze Gluten sagst. Klebereiweiß. Beim Zusammenraum übrigens nur an Dings, ein Superkleber gefunden. Stimmt. Ja. Aber was ist denn das Gluten überhaupt? Also eben, das Gluten, Klebereiweiß. Das ist aber immer ein Sammelbegriff für Stoffgemische, also Proteine. Es ist ein Eiweiß. Klebereiweiß, Eiweiß. Und ganz wichtig halt, das Klebereiweiß ist, dass halt das Gebäck gut aufgeht. Okay. Und deswegen, also gerade eben, wenn man so ein Brot macht, dass das Wasser und das Mehl gut zusammenhält und sich so ein elastischer Teig entsteht, das ist eigentlich das Klebereiweiß, was drinnen ist. Deswegen geht das mit Dinkel dann auch oft nicht so gut, weil da ja... Ja! Es ist Sonntag, da bin ich immer halb zu krank. Weil da weniger drinnen ist. Ja. Ja, voll. Das stimmt schon so. Ja, aber stimmt es das auch, dass die Glutenkonzentration im Weizen voll zugenommen hat mit der Industrialisierung? Jetzt verwenden wir mehr Substrat. Ja. Naja, der Weizen ist schon, also das ist ja eigentlich, meistens wird ja bei uns kein Weizen angebaut, sondern Tritikale. Das ist eine Mischung, glaube ich, zwischen Roggen und Weizen. Der ist halt widerstandsfähiger. Und natürlich ist die Ausbeute, die Kapazität über die Jahrzehnte besser geworden, weil Düngemittel, Anbaumethoden und halt Planung, Wissen und Zucht sich ja verändert hat. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Ja, wir haben generell einfach mehr Proteine zur Verfügung. Und Gluten gehört zu den Proteinen. Gluten. Ja, voll, ist ein Eiweiß. Das ist das Eiweiß in Getreide. Aber eben, das ist ja das, dann essen die Leute kein Weizen mehr, sondern dann Dinkel. Mhm. Weil sie sagen, ja, da ist weniger drinnen. Aber da ist halt überall trotzdem das Gluten drinnen. Genauso auch wie eben in Emma, Einkorn, Urkorn, Kamut. Also Kamut ist ja der Urweizen und da ist da das Gluten drinnen. Mhm. Und also in der Paleo-Diät, die was so gesund sein sollte, bist du auch glutenbelastet? Nein, da isst du gar kein Getreide. Da ist Paleo. Kein Getreide. Okay. Nein, da isst man kein Getreide. Voll. Der Steinzeitmensch wirklich so viel Energie gehabt hat, dass er jeden Tag ein Mammut erlegt und Fleisch isst, weiß ich nicht. Aber ja, sicher, so wie er ausgeschaut hat. Ah, sicher. Ich glaube schon. Nein, aber für wir gibt es halt, ich meine, ich glaube halt immer, ich mein, wo wird Weizen halt eingesetzt? Weißt? Das ist halt das ganze chunkige Zeug, die ganzen Fertigprodukte. Und ich glaube, dass das einfach der Grund ist, wieso Weizen in so ein schlechtes Licht gerückt wird. Weißt? Ist das unser tropfender Wasserhahn? Mhm. Das klingt, als ob einer von uns beide gerade aus dem Klo gegangen war. Hörst du das, gell? Ja. Ich glaube schon, dass er das hört, wirklich. Das singen wir. ja. Ich glaube, dass das wirklich der Grund ist, warum der Weizen in so einem schlechten Licht steht. Weil er halt einfach bei dem ganzen chunkigen Zeug eingesetzt wird. Ja, das Erste, was mir da einfällt, ist das Burgerbrötchen. Das ist klassisch eigentlich. Ja. Und du kannst ja einen Roggen genauso hell ausmalen oder eine Vollkorn einsetzen. Und der Weizen-Vollkornmehl hat um einiges mehr Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe als wie ein hell ausgemahlenes Roggen- oder Dinkelmehl. Und weniger Gluten drin. Was hat weniger Gluten? Das hell ausgemahlene Roggenmehl zum Beispiel. Ja, ich glaube, ja, Roggen, also Weizen hat halt am meisten Gluten. Ja. Das ist halt auch das. Aber ich glaube, da hat es ja irgendwas mit der Diagnostik auf sich, die hast du zum Teil ein bisschen. Also du meinst diese Tests, die es da jetzt gibt, gell? Wo man, weiß ich nicht, eine schaut, ihres Diagnostik, weißt du. Ja, also es ist ja total irrwitzig, wie das diagnostiziert wird. Weil damit diese ganzen Gentests etc. eben das Einzige, was halt sie wirklich was bringt, ist halt diese Blutuntersuchung und dann eine Darmbiopsie zu machen. Und dann schaut man da weiter. Und das andere ist ein Humbug. Ja, ich meine, es gibt zum Beispiel schon so eine Erkrankung, es gibt ja die Zöliakie, was wirklich eine Erkrankung ist und wo du eben Antikörper gegen diese, so eine Autoimmunerkrankung, wo du halt Antikörper entwickelst und dann gibt es halt diese Weizensensitivität. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine andere Erkrankung, die heißt, leistungsinduzierte Weizensensitivität. Das heißt, bei großem Stress und bei großer Anspannung, erst dann reagierst du drauf. Okay. Das ist auch viel spannend. Da hat es nämlich einmal in dem Krankenhaus, wo ich ausgebildet wurde, hat es einen Patienten gegeben, der hat die ganze Zeit gesagt, nein, er verträgt das nicht. Und sie haben es einfach nicht geglaubt, weil es war alles immer bei den Tests, kein Problem. Ja. Und dann hat er sich aber dort einmal, hat er gesagt, es ist aber so, wenn ich das und das mache, dann ist das so. Und dann hat er sich dort auf dem Ergometer gesetzt und ist voll eingetreten und dann hat er irgend so ein Brot gegessen. Und dann hat er die Symptome gehabt. Okay. Ja, dann haben sie es einem auch geglaubt. Ja, da verändert sich einiges im Körper in der Stressreaktion. Ja. Steile Sache. Mhm. Leistungsinduzierte Leistung, ja, eh dann diese Glutensensitivität. Aber wenn man das Wort leistungsinduziert, ist ja super. Mhm. Voll. Heute habe ich eine leistungsinduzierte Fatigue. Super Wortkonstruktion. Ja. Ich fühle mich halt selbst nivellierend. Oh. Was heißt nivellierend? Eben. Das kommt vom Niveau, oder? Ja. Ja, so rennt es halt ab. Aber ich meine, diese Blähungen, Bauchschmerzen, Gewichtsabnahme, blutige Durchfall, also das sind halt alles Anzeichen dafür. Aber wenn du dich generell her vom Bauch her noch unwohl fühlst oder denkst, ah, du verträgst das nicht so gut oder mir geht es nicht so gut oder ich habe noch ein bisschen Blähungen, dann sollte man halt überlegen, ob das nicht vielleicht einfach ein Zusammenspiel der Lebensmittel ist. Dass man halt einfach vielleicht nicht den einzigen Schuldigen sucht, das Gluten, die Gluten. Entweder sagst du Gluten oder Gluten, aber ich glaube Glutein ist was anderes. Der Klebeeiweiß. Ich schaue mir das dann nachher noch an. Eiweißkleber. Genau. Kleber. Dass ich denen einfach die Schuld gebe, an dem, dass ich, ja, keine Ahnung. Es ist halt, es ist halt auch wieder, wenn ich sage, ja, ich vertrage kein Gluten und ich lasse das jetzt einmal weg, dann hast du eben diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel nicht. Weil da ist es eigentlich fast überall drinnen. Und dadurch ist natürlich die Ernährung dann auch wieder gesünder. Genau das hat man eben am Anfang auch gehabt mit Laktoseintoleranz, bis es noch nicht die ganzen Produkte gegeben hat. Ich meine, dann musst du halt einfach selber kochen und dann kochst du frisch und dann setzt du dich mit deinen Lebensmitteln auseinander. Das ist dann ein anderer Zugang, als wenn du das einfach nicht davor gesetzt kriegst. Ja. Oder zum Mitnehmen im Gehen. To go. Take away. Ist ja leider. Ich finde das so pervers. Ja. Im Gehessen. Ja. Das taugt man gar nicht. Manchmal muss es sein. Ja, manchmal muss es wirklich. Ich glaube, eben die Wochen, wie ich mir den Falafel-Dürüm geholt habe, wo auch Gluten drinnen ist. Da warte ich vor mir eine, die hat sogar wirklich ernsthaft gefragt, ob er glutenfreie Tortillas hat. Und er hat einfach nichts drauf gesagt. Also hat mich bedient. Das habe ich voll gemein gefunden, weil er hätte sie ja beantworten können. Ich habe letztens auch am Kebabstand eine super Situation erlebt. Da hat eine Touristin gefragt, was sind denn Penne? Und der hat ja auch keine Antwort gegeben, bis das irgendwie gesagt hat, das sind Nudeln. Sind das Nudeln, die Penne? Ja, so wie die alten Damen da gestern beim Kuchenbuffet. Was ist denn das? Ein russischer Zupfkuchen. Was? Die waren da ganz perplex. Nein, und eben dieses, das haben wir eh schon mal geredet, diese Freifanggesellschaft, gell? Dass die Sachen besser sind, wenn etwas nicht drinnen ist. Ja, aber das musst du den Zuhörer erklären. Aber das ist genau das haben wir ja, darüber haben wir eine Sendung schon gemacht. Ja, wirklich? Ich glaube schon. Ja, im Endeffekt ist das ja so ein bisschen ein Grundsatz eigentlich. Wenn du jetzt irgendwie beschließt, dass du, sei es ein kleines Lebensmittel drauf verzichtest, irgendwie, dann schaust du schon mit deiner Ernährung besser an, ja, oder tendierst mehr dazu, dass du selber kochst. Dann wird einfach, dann, ja. Dann wird sensibler und aufmerksamer. Ja? Es macht immer Sinn, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, als wie, dass man es verteufelt oder sich Sorgen macht. Voll. Weil ich möchte wissen, ob es Leute gibt, die das Essen verteufeln, oder? Ja, Fastenzeit, die Kirche. Weißt du was? Ding, jetzt kommen wir zum Wissensteil. Gluten. Das heißt nicht Glutein, du machst mich fertig, das heißt Gluten. Gluten. Wie spricht man das aus? Gluten. Du kannst. Voll gut! Ja, ich habe was rausgefunden. Ja? Es gibt. Nein. Ja, nein, wirklich jetzt ganz. Ja, ich habe mir was angeschaut. Also, ich habe mich nicht entscheiden können, weil ich beide Wissenssachen ziemlich lustig gefunden habe, die zum Thema Gluten gefunden habe. Die bei der ersten, ich habe das ja schon vorangekündigt, ich habe die Woche nur so kurz einmal so eine Bastelrunde eingelegt, wo ich mir gedacht habe, ich schneide zwei Fotos zusammen und stelle die auf Facebook, da könnt ihr es euch ja gerne noch anschauen. Und vielleicht gefällt es auch mehr als wie einer Person, was gerade aktuell davor ist. Obwohl ich muss sagen, ich habe das halt wahnsinnig gut im Wert bearbeitet und es schaut top aus. Das ist für meinen Beitrag. Herzlichen Glückwunsch, das Jahr ist fast vorbei. Du hast heuer null Glückwünsche zum Geburtstag. Ja, aber es hat da jeder so gratuliert. Halt nur im Facebook-Universum hast du keine Freunde. Keine real. Na, ich bin draufgekommen, dass die Kirche anscheinend Patienten, die kein Gluten vertragen, ausgrenzen. Na. Ja. Es gibt nämlich eine Richtlinie. Weil die Umlauten nicht vertragen. Es gibt eine Richtlinie. Warte mal, das muss ich. Das, ja, voll. Das ist cool, gell? Laut Vatikan müssen Hostien Weizenmehl und somit Gluten enthalten. Okay. Der Glutenanteil darf jedoch sehr gering sein. Das habe ich auch so gefunden. Also das muss, weil es hat nämlich, ich weiß nämlich nur, das weiß ich, das haben sie mir auf der Uni erzählt, damit verstößt das Priesterseminar und die angrenzende Kirche gegen Vatikanrecht. Weil die bieten nämlich glutenfreie Hostien an. Aber man muss das dann rufen, mindestens 2 Tage vorher, dann bereiten sie die vor. Ja? Stimmt. Mhm. Was der? Und eben das, die Elisabethinen, gell? Ich meine, die müssen es schon schauen mit ihrer Ernährungsschwerpunkt. Aber. Ja, weil, wenn ich jetzt wirklich an Zöliakie erkrankt bin, also du hast ja trotzdem schon mal ein bisschen mehr im Blick. Ja, hallo, ich war bei der Eva Terler damals in Graz, hat mir zwar nichts gebracht jetzt, bei meinem weiteren Werdegang, aber das ist die erfahrene Zöliakie-Diätologie-Fachkraft. Ja, was kann man da jetzt sagen, wenn ich jetzt wirklich eine schlimme Zöliakie-Erkrankung habe, ja, und ich nehme da auch so eine Hostie, die was Gluten enthält, mhm, hat es mich da um oder was passiert? Nein, es gibt schon unterschiedliche Arten. Es ja, gibt, das ist, genau, das es gibt halt klar, welche, die sind länger verzögert, die haben dann manchmal Migräne oder denen geht es nicht gut. Oder, und okay, dann gibt es aber auch wirklich welche, die kriegen halt blutige Durchfälle. Okay. Genau, es ist jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so wütend wie bei der Erdnussallergie, dass du sofort umfliegst und dann so einen anaphylaktischen Schock krepierst. Das ist überhaupt nicht. Aber es ist was so auf Jahrzehnte halt schon zu ja, schon leiden lässt und ja, wo du halt auch erhöhtes Risiko. Das ist nicht so eine Garde, genau, du hast halt erhöhte Risiken auch für andere Erkrankungen. Mhm. Aber das ist halt nur, wenn man halt wirklich ein Zöliakie-Patient ist. Und das sind halt nicht einmal 1% der Bevölkerung, weißt? Und alle anderen machen sich halt einfach nur zusätzlich einen Kopf. Und da muss ich halt trotzdem sagen, dass er Weizen vollkommen für eine Durchschnittsperson, die Gluten verträgt, um einiges gesünder und vorteilhafter und lässiger und geschmacksintensiver ist, als wie die ganzen hell ausgemahlenen Dinkelmehle. Und es macht deswegen überhaupt keinen Sinn, sich ein glutenfreies Brot, diese ganzen Zusatzprodukte, die es da gibt. Erstens sind Schweineteier. Ich meine, diese blöden glutenfreien Spaghetti, die wir da in der Küche haben. Ich meine, sie schmecken schlecht, sie kosten mehr und sie sind komplett unnötig für den Großteil der Bevölkerung, die kaufen. Ja. Aber es ist trotzdem gut, dass für den kleinen Bereich der Leute, ja, die was wirklich brauchen, dass das Angebot gibt. Voll. Das und auch wenn das jetzt Leute unterstützen, die was nicht wirklich haben, ist trotzdem gut, dass es den Markt gibt für den Garten. Aber es schmeckt so schlecht. Und dann denke ich mir eben. Ich kann mich nicht erinnern an diese Nudeln. Nein, die Nudeln, die gängen ja noch einigermaßen, die wir da haben. Ja. Sie sind halt irgendwie ein bisschen gummimäßig. Ja, was mir da einfällt, ist einfach in einer Betreuungssituation, wie eben diese Klientin, für die wir mal kurz geredet haben, für die wird in einer Wohngruppe extra bestellt. Also die kriegt geliefert. Und das ist halt auch ein ganz anderer Genuss, ob es ist das. Nein, ich verurteile es trotzdem irgendwie ein bisschen, weil der Bezug dann zum Essen fällt, wenn das aus einer Warmhaltebox ja, rauskommt und ist ja nicht so in der Küche zubereitet wird. Ist ja und da so. Ist es krass, weil wirklich frisch gekocht wird, nur für eine Person wird halt dann das braucht. Und ja. Ja, aber die ist halt ja wirklich erkrankt und die braucht das auch. Aber halt, ich finde es halt nicht gut, wenn das halt jetzt Ich hoffe, dass nicht falsch diagnostiziert ist. Nein, das wird schon passen. Aber was, wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, ich verzichte auf Gluten, weißt du jetzt? Weil dann geht es mir besser aus irgendwelchen Gründen. Und die Leute schaffen das dann eh nicht wirklich. Weil das ist voll schwierig, dass du auf Gluten gänzlich verzichtest. Und dann sagen sie halt immer, ja, na, dann halt ein bisschen weniger. Und weißt du, das ist was, wenn ich mir Ziele setze, oder mich so unter, wenn ich mir Ziele setze, die halt so schwer zu erreichen sind, dann kann ich nur versagen. Und das ist halt was, wo ich mir dann denke, streicht es doch nicht einfach Gluten, sondern man sollte sich halt einfach mehr mit den Lebensmitteln auseinandersetzen und halt einfach wieder selber zum Kochen anfangen. Und dann ist das halt auch gleich viel besser und gesünder und auch nicht aus einer Warmhaltebox etc. Ja, genau, aber das Menge, war... Menge macht Gift. Ja, genau, der schöne Paracelsus, wieder mal erwähnt. Das war aber das mit dem Vatikan, was ich herausgefunden habe. Und das Zweite... was extrem putzig ist, das ist was von der Tiermedizin, habe ich nämlich auch nicht gewusst, und du weißt, ich bin ein kleiner Hundefan, gell? Ja, nicht. Also die Fan ist ein sehr großer Part, und da gibt es ja nur so eine andere, zweite putzige Hunderasse, das ist der Border Terrier. Für alle, die nicht wissen, wie ein Border Terrier ausschaut, ich habe mir Mühe gegeben, bei meiner Facebook-Collage, die ich die Woche angefertigt habe, auch einen Border Terrier einzubringen. Gell? Schau, schön. Und der Border Terrier hat eine Besonderheit. Kannst du vorstellen, welche? Bei dem heutigen Thema? Er ist glutenunverträglich. Beim Border Terrier wird das Canin-Epileptoid-Cramping-Syndrom, eine Erkrankung mit epilepsieartigen Krampfanfällen, als nicht darmassoziierte Form der Glutenunverträglichkeit angesehen. Nicht darm? Nicht darmassoziiert. Ja. Das heißt eben Kopfschmerzen, Hautausschläge, okay, Blutarmut oder so. Genau, sondern, genau. Sondern alles andere. Epilepsie und... Genau. Aber hört das mal, erstens einmal Border Terrier, ist schon mal ein cooles Wort dann, Canin-Epileptoid-Cramping-Syndrom, kurz CECS. Voll. Als nicht darmassoziierte Form der Glutenunverträglichkeit angesehen. Ja, das ist halt auch mit dem ganzen Hundefutter, wo dann jetzt schon Weizen drinnen ist, was eigentlich sehr, also was nicht artgerecht ist. Da ist das wahrscheinlich aufgeregt. Aber es ist billig zum Einmischen. Voll. Das habe ich auch so gefunden. Stell. Damit gibt es eine Glutenverbindung zwischen der Rasse der Border Terrier und dem Vatikan. Ja, total. Voll. Genau. Jetzt ist klar. Es ist natürlich auch die einzige Verbindung, die es zwischen den beiden gibt. Ja, sicher. Mhm. Voll. Ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Nein, der Border Terrier ist ein wahnsinnig süßer Hund. Mhm. Und aber jetzt, wo ich weiß, dass der so ein rassespezifisches Problem hat, aus dem Rasse. Ja, ich würde mir sowieso nie einen Rassehund zulegen. Oder bei mir einziehen lassen. Mhm. Wenn mein Gluten unverträglich ist. Na. Ein Scheiß. Also passt ja gut zu einer Diätologin. Nein. Nein, meinen Hund keinen Keks, der Canin-Epileptoid-Cramping-Syndrom, eine nicht darmassoziierte Form der Glutenunverträglichkeit. Was? Wenn eine Diätologin einen Hund hat, dann so an. Das ist... Sind die voll gut. Ja, so schaut's aus. Ja, wir kommen eh schon wieder mit rasenden Schritten aufs Ende zu. Ja, total. Ja. Haben wir alle Fakten auf den Tisch gelegt? Ja, voll. Also ich würde dann nur sagen, Österreich ist dein Brotland. Ich finde das unglaublich. Ich bin echt gewillt, dass ich da zu deinem Geburtstag einen Logopädie-Termin arrangiere. Ist es Lobotomie? Ja. Außer es wird richtig gut gemacht. Das stimmt. Nein, Österreich hat ja eine wahnsinnig große Vielfalt an Brotsorten. Die sollte ja, dabei aus. Aber die Vielfalt ist bedroht. Weil die Leute immer mehr das glutenfreie Brot kaufen. Nein, überhaupt nicht. Aber genau. Ich habe dann nämlich auch noch einen interessanten Artikel gelesen, dass vielleicht für die ganzen Symptome gar nicht das Gluten verantwortlich ist, sondern vielleicht die ATIs, das sind so Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die im Gluten vorkommen. Wo hast du das erfahren? Das ist eine Studie, okay, die gemacht wird. Also ich habe da einen Artikel gelesen, der im Standard veröffentlicht worden ist. Aber das ist alles so total in den Kinderschuhen. Möglicherweise ist das Gluten nicht das Böse. Gluten. Hoppala, Gluten. Ja, jetzt müssen wir es mittlerweile schon wissen. Voll gut. Voll gut. Ja. Möchtest du noch etwas sagen? Ich werde es weiterhin so machen wie immer. Also ich werde nicht auf die Gluten verzichten, auf den Eiweißkleber. Ja. Ich glaube einfach, es geht wirklich darum, komplexe Kohlenhydrate zu essen. Kartoffeln, Vollkorn. Zumindest für alle, die es gut vertragen. Aber selbst in der Kartoffel, habe ich gehört, soll es auch Spuren von Gluten geben. Ich glaube auch, dass das so, dass man Gott sei Dank so Personen wie in der, ja, in der Wand vor, ja, in unserem Zahnschmelz. Zahnpasta-Mischung. Genau. Dann denke ich mir immer nur, in 100 Jahren bin ich tot, dann ist alles egal. Aber so lebe ich nicht, sondern wir wollen ja die Gesellschaft verändern. Ja, genau. Das ist der Misch. Kostverfechter. Wow. Ja, es hat uns sehr gefreut. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Dankeschön. Dass ihr an diesem müden Sonntag zugehört habt. Oder nächste Woche irgendwann. Und wenn Sie uns irgendwas sagen wollt zum Podcast, bitte. E-Mail ja, würde uns viel freuen. Ja, genau. Aber vielleicht gibt es auch für den ersten E-Mail-Einsender ein kleines Präsent. Was? Ich kann mir schon vorstellen, was. Aber schickt uns eben gerne E-Mail an. Haben wir schon fast dort. Schickt uns gerne E-Mail an die E-Mail-Adresse dialog@kostverfechter.at oder gerne auf unserer, über die Facebook-Seite Kostverfechter, und schreibt uns doch bitte mal eine Bewertung, damit wir überhaupt wissen, ob sie dieses Geschwafel da irgendwer anhört. Oder macht es einfach nicht. Herzlichen Glückwunsch, ja, empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden. Den besonders. Und wenn ihr von uns beiden einfach nicht genug haben könnt, dann könnt ihr in 2 Wochen gern wieder einschalten. Da geht's um die Knolle, die die Welt bedeutet. Die Kartoffel. Wie heißt die? Solanum tuberosum. Das ist die Kartoffel. Erdöpfel. Ja, die Erdöpfel, genau. Rundbirn. Nein, Erdbirn. Erdbirn heißt es, gell? Erdbirn. Ja, ist eh wurscht. Wir färben das aus und finden das nächste. Bis in 2 Wochen. Dann Tüdelü. Ja. Wiederschauen. Mahlzeit.